1. Dies ist die Botschaft, die der Prophet Jeremiah und Baruch, den Sohn Neriges, richtet, als dieser im vierten Jahr der Herrschaft Jojakims, des Sohns Josias, die Wort Jeremias in ein Buchroll niederschrieb. 2. Der Herr, der Gott Israels, orset sich folgendermaßen über dich, Baruch, 3. Du hast gesagt, wehe mir, denn der Herr führt meinem Schmerz noch mehr Kummer hinzu, ich bin erschöpft von Sufzen und find kein Ruhe. 4. Du sollst im Sagen, so spricht der Herr, was ich aufgebaut habe, das reiß ich nun nieder, und was ich eingepflant habe, das reiß ich aus, und zwar im ganzen Land. 5. Verlangst du etwa groß dinch für dich selbst? Such nicht danach, den ich bringe unheil über all Menschen, doch dir wird ich dein Leben als Blut schenken, und jedem Ort, und den du siehen wirst.